Stauschau. Nix los auf den Straßen, alles frei. 1 live. Der einsamste DJ der Welt. Und nur noch eine knappe Stunde heute Abend mit euch hier am Heiligen Abend. Mensch, wie schnell die Zeit bis jetzt wieder vorbeigegangen ist. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit und möchten natürlich auch noch einige Wünsche erfüllen. Definitiv den von Thorsten. Thorsten hatte sich in der Vergangenheit mit der Familie immer wieder mal ein Stück gewünscht und das aus gutem Grund, weil das war auch mit vielen Erinnerungen verbunden an den Vater, an den verstorbenen Vater. Und ich finde das Lied klasse und spiele es heute Abend gerne für euch am Heiligen Abend in 1 live. And I want to see life. Driving in your car. Oh, please don't drop me home. Because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't. Die Smith für Thorsten und für viele andere heute am Heiligen Abend hier in 1 live. Und das Besondere, glaube ich, Thorsten, du wirst es bemerkt haben, dieses Mal war es wirklich die komplette Albumversion. Nur ein paar Sekunden länger, aber immerhin. Und so halte ich das auch mit diesem Ding hier. Home, die Depeche Mode.

am frühen Morgen des ersten Weihnachtstages. Der liebe Roland hat geschrieben und schickt die allerliebsten und herzlichsten Weihnachtswünsche. Vielen Dank, Roland aus Monheim. Ja, komm nochmal zurück auf eine Freundin in Australien, die mich gefragt hat vor ein paar Tagen, ja, was wäre denn das richtige Lied gegen Herzschmerz oder wenn die Beziehung gerade kaputt ist? Und da habe ich natürlich heute Abend auch ein paar Nachrichten bekommen von Leuten, bei denen ja leider gerade eben alles nicht so rund läuft. Ich erinnere da auch nochmal vorhin an den Kollegen, der heute Nacht in der Kanzel seines LKW verbringen wollte. Aber ich hoffe, er ist mittlerweile doch wieder zu Hause reingelassen worden und feiert schön gemeinsam mit den Lieben. Auf jeden Fall meine Empfehlung für so Beziehungsengpässe. Ich finde, es sollte dann irgendwie auch positiv sein. Also man kann natürlich wunderbar schwelgen, auch in der Melancholie, aber man kann es unter Umständen ja auch mit ein bisschen Stolz und mit geradem Rücken angehen. Probieren wir es hier mit Elastic Heart von Sia.

All you good, good people von Embrace. Ja, all ihr guten Menschen da draußen, die ihr zuhört. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Heiligabend und hey, das dauert jetzt nicht mehr lange. Dann wird der Heilige Abend zu Weihnachten und dann verschwinde ich aus diesem Studio. Aber wirklich mit ja, vielen, vielen guten Vibes, wie man so schön sagt, die ihr mir hier ins Studio geschickt habt. Gerade kam noch hier was Liebes von Peter, der sich gefreut hat über Embrace. Ich habe mich auch gefreut. Ich hatte es sehr laut im Kopfhörern. Ich habe es lange nicht mehr gehört, aber fantastische Nummer. Jörg schreibt sogar aus Fuerteventura. Auch da hört man den einsamsten DJ der Welt. Die moderne Technik macht es möglich. Bedenkt bitte, als das hier angefangen hat mit dieser Show, ja, da, ich glaube, die ersten Nachrichten kamen noch per Brief, Postkarte, natürlich auch Faxe. Da lag dann hier das Studio mal voll mit Papier. Das ist jetzt natürlich nicht mehr so der Fall. Alles schön digital, ich kann alles wunderbar sehen. Vielen lieben Dank für eure vielen lieben Nachrichten. Und nachdem ich eben hier so ein bisschen rumgeknallt habe mit Embrace, jetzt wieder was für alle, die die gefühlvollen Weihnachten lieben. Shallow von Bradley Cooper und Lady Gaga für euch. In the shadow, shadow, la, la, la, la. Mit Bad Kingdom hier am Heiligabend in 1 live mit dem einsamsten DJ der Welt. Hey, es sind nur noch ein paar Minuten, dann hören wir gemeinsam Silent Night, Stille Nacht, und ich bekomme immer noch wieder Post und habe mich sehr gefreut, hier gerade noch zu hören von Felix und Krilli. Hey, zwei Geburtstagskinder und ihr feiert Weihnachten und eure Geburtstage am 24. und am 25. Und ganz liebe Grüße an euch. Ich glaube, ich sollte auch mal wieder zum Geburtstag kommen. Alles Liebe und Gute. Und Grüße von Rolf. Er sagt, wenn wir schon aus Australien Grüße bekommen, dann möchte er alle aus Kathmandu grüßen. Ja, Mensch, einen schönen heiligen Abend. Take a crown. Is there a time to Love for you. Envy will hurt its Of Love hier am Heiligen Abend in 1 live. Ich kann mir vorstellen, viele haben erst später eingeschaltet oder sind rein zufällig jetzt dabei. Heute ist die letzte Show mit dem einsamsten DJ der Welt. Ich glaube, The Power of Love lief immer ungefähr um diese Uhrzeit, wie wir es gerade gehört haben. Was in diesem Jahr anders ist, die Show endet schon ein bisschen früher, nämlich um Mitternacht. Das heißt, mit anderen Worten, ich werde schon in wenigen Minuten hier Silent Night spielen. Und das war immer der bewegendste Moment. Aber hey, darüber rede ich hier gleich noch ein bisschen mit euch. Vorher haben wir noch Zeit für einen anderen Song, nämlich für den hier. Kill. Legend von John Lennon. Ja, im Grunde genommen hat er vieles gesagt, was ich auch gerne sagen würde. Deswegen muss ich es nicht mehr sagen. Aber ich möchte jetzt Abschied nehmen von euch, von dieser Sendung, von diesem tollen Team hier bei 1 Live. Ich habe hier lange dieses Trikot tragen dürfen, war so ziemlich von Anfang an dabei und es war eine fantastische Zeit. Aber diese Weihnachtsabende, diese Heiligabende mit euch, ja, ihr wisst, sind Teil meines Lebens geworden. Ich habe es ein paar Jahre gemacht, ziemlich lange, und ich möchte mich bei euch herzlich bedanken fürs Zuhören, für die viele gute Post, die ihr mir geschickt habt. Und ich möchte mich auch bei allen bedanken, die es hier immer möglich gemacht haben. Von den Chefs da ganz oben, über die Producer, Techniker, die Hotlinerinnen und Hotliner, viele liebe Menschen, die hier immer an meiner Seite gestanden haben, obwohl ich ja doch angeblich der einsamste DJ der Welt war. Was ich euch sagen möchte, wir leben in einer Welt, da wird manchmal ganz komisch. Ich habe auch viel Angst, ich bin manchmal echt durcheinander, wenn ich mir anschaue, was um mich herum passiert. Hey, lasst uns freundlich zueinander sein, lasst uns den Hatern sagen, dass das nicht der Weg ist. Ich wünsche euch von Herzen alles Liebe und Gute, bedanke mich nochmal und wünsche euch ein wunderbares und gesegnetes Weihnachtsfest. Alles Liebe und Gute, mein Name ist Mike Litt.